Kundgabe 5796. Empfangen durch Bertha Dodder am 26.10.1953. Überwinden der Materie. Geistiges Reich. Solange euer Sinnen und Trachten nur der Welt und ihren Gütern gilt, werdet ihr mein Reich schwerlich ererben. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich kann nur erworben werden durch Hingabe dessen, was euch Menschen noch begehrenswert ist. Mein Reich erfordert die Überwindung der Materie, denn dann erst könnet ihr frei werden aus der Form und in mein Reich eingehen, wenn ihr euch von allem löset, was meinem Gegner angehöret. Die materielle Welt ist sein Reich, wenngleich er keinen Einfluss hat auf die Materie an sich. Einen desto größeren Einfluss aber hat er auf die Menschen, die als Seele das Geistige in sich bergen, das nun in dem Stadium der Entwicklung angelangt, wo es seiner Herrschaft entfliehen kann, wo es jeglicher Außenform sich entledigen kann bei rechter Nützung des Willens. Dann wendet er seinen Einfluss im Übermaß an, um den Menschen an die Materie zu ketten, um den Willen verkehrt zu richten, dass er wieder nur das anstrebt, was er längst schon überwunden hat. Die materielle Welt ist eure stärkste Willensprobe, denn ihr sollet ihr entsagen. Ihr sollet freiwillig verzichten auf alles, was euch zur Erdenlebenszeit begehrlich erscheint. Ihr sollet nach dem geistigen Reich trachten, also wählen und euch entscheiden für mein Reich oder für das Reich meines Gegners. Dieser locket euch mit seinen Gütern. Bedenket aber, dass diese Güter vergänglich sind, dass sie an sich vergehen können oder auch von euch hingegeben werden müssen in der Stunde des Todes. Ihr könnet sie euch nicht für dauernd sichern. Ihr geht ihrer unwiderruflich verlustig, bald oder später. Daran denket und schaffet und wirket und erwerbet euch daher frühzeitig Güter, die euch nicht genommen werden können, Güter, die unvergänglich sind, die erst in ihrem Wert recht erkannt werden in der Ewigkeit, nach dem Tode des Leibes, die dann der Seele Reichtum sind, der sie unendlich beglücken wird. Das Verlangen nach der Materie macht euch blind für geistige Güter. Ihr könnet sie nicht erkennen als das, was sie sind, weil alle Gedanken in euch nur irdisch gerichtet sind und euch geistige Strömungen nicht berühren können. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich kommet aber zu jedem, der es begehret. Darum löset euch von dem, was euch den Eingang in mein Reich verwehret. Machet euch frei vom Verlangen nach irdischen Gütern. Darbet und verzichtet, solange ihr auf Erden weilet, um dann in aller Fülle zu empfangen meine Güter der Liebe im geistigen Reich. Amen.